Hey, willst du gegen das Böse in Koridai kämpfen? Nur keine Angst, es ist ganz leicht. Du hast diese Karte, siehst du?